was dein Vater spricht. In allem, nur den Kaffee nicht. Wohlan, so musst du dich bequemen, auch niemals einen Mann zu nehmen. Das ist nicht Geschichte. Bis ich den Kaffee lassen kann. Nun, Kaffee, bleib nur immer liegen. Herr Vater, hört, ich trinke keinen nicht. So sollst du endlich ein.